Wer Migrant ist oder offen homosexuell lebt, hat es trotz hohen Bildungsstands im Alltag und Beruf sicherlich schwerer als die heteronormative Vergleichsgruppe. Und natürlich kann man Diskriminierungserfahrungen durch Worte, Andeutungen und andere Handlungen nicht objektiv vergleichen, weil jeder sie anders erlebt. Macht man Benachteiligung allerdings an Aufstiegschancen fest, so zeigt sich ein blinder Fleck in der Diskussion. Mit Migrationshintergrund kann man Politiker, Journalist oder Wissenschaftler werden und damit Einfluss, Einkommen und vor allem Aufmerksamkeit erhalten. Die kostbarste Währung unserer Zeit. Mit Hauptschulabschluss hat man so gut wie keine Chance, sondern gehört mit hoher Wahrscheinlichkeit zum sogenannten Niedriglohnsektor. Gerade die progressiven Unternehmen werden immer internationaler und befördern vielfältige Führungsteams. Die internationalen Eliten bestehen buchstäblich aus Migranten, weil sie jenseits von Nationalstaaten, Ethnien oder sexuellen Präferenzen denken und leben. Diese Eliten sind moralisch sensibilisiert und haben mit der politischen Korrektheit ihren eigenen Jargon gefunden, übersehen aber oft, dass sie damit andere diskriminieren, nämlich diejenigen, die da nicht mithalten können und denen der Kosmopolitismus mit seinen neuen Codes gar nicht zusagt. Kurz gefasst, der Streit um politische Korrektheit ist ein Stellvertreterkrieg. Wie bei der Identitätspolitik sehen die Linken darin Minderheitenschutz, die Liberalen Einschnitte in die Freiheit und die Konservativen eine Bedrohung der Tradition. Hypersensibilisierung und Begriffsverschiebungen führen dazu, dass Linke auch in der Sprache immer mehr Fälle von Gewalt und Diskriminierung entdecken. Zu eindeutigen Verunglimpfungen haben sich dadurch zweifelhafte Fälle gesellt. Selbst die meisten vermeintlichen Opfer unsensibler Sprechweisen lehnen politische Korrektheit ab, die für die linke wohlhabende Bildungsoberschicht ein Stammessignal ist, mit dem sie die richtige Gesinnung kommuniziert. Radikal Linke stellen beim Minderheitenschutz oft Fürsorge über Freiheit und übersehen dabei, dass mangelnder Zugang zu Bildung weltweit einen der stärksten Faktoren der Diskriminierung darstellt.